Deutschlandfunk. Nachtradio. Willkommen zum Soundcheck. Das Thema heute: Zeitgeist und Romanze. Neue Elektroniker aus Deutschland. Am Mikrofon begrüßt Sie Thomas Elbern. Strongest taste, loudest drop, head is filled, the thought unlocked. Strongest taste, loudest drop, head is filled, the thought unlocked. Strongest taste, loudest drop, head is filled, the thought unlocked. Strongest taste, loudest drop, head is filled. 13, I'd be 35, going to find a place for us to hide, be together but alone as the need for it has grown. You'd be 13, I'd be 35, going to find a place for us to hide, be together but alone as the need for it has grown, yeah. Cha-cha, cha-cha, cha-cha. Cha-cha, cha-cha. A cave or a shed, a car or a bed, a hole in the ground or a burial mound, a bush or a tree or the Egan Sea will do for me. Cha-cha, cha cha cha cha cha cha cha cha. Oh, I can say that you look pretty. You turn my legs into spaghetti. You set my heart on fire. For you, I found a vent in the bottom of a coal mine, just enough space for your hands in the inside. If you go, do let me know. You'd be 13, I'd be 35, going to find a place for us to hide, a den or a desert, perhaps an ink squirt, a cellar, a wishing well, a war or a guarantee will do for me. For you I found a cell on the top floor of a prison, just enough space for you to fit your feet in. If you go, do let me know. For you I found a cell on the top floor of a prison, just enough space for you to fit your feet in. If you go, oh, I come running with a heart on fire. I come running with a heart on fire. I come running with a heart on fire. I come running with a heart on fire. Oh, I come running with a heart on fire. I come running with a heart on fire. Dass ein Lied zu schreiben wie Kotzen ist, das kann man ja eigentlich nicht glauben. Die Rede ist von Dominique Dillon de Billon alias Dillon, die genau das mal in einem Interview gesagt hat. Die gebürtige Brasilianerin, die mittlerweile in Berlin lebt, hat ein Debüt veröffentlicht, das aufhorchen lässt. Die 23-jährige Pianistin und Sängerin, die mittlerweile in Berlin lebt, hat ein Debüt veröffentlicht, wie gesagt, das aufhorchen lässt. Sie klingt schon fast unheimlich in ihrer Melancholie und die sparsame Instrumentierung trägt ihren Teil zu in der intensiven Wirkung ihrer Stücke bei. This Silence Kills nennt sich das Album. Wir hörten den Song 3035. Neu, also das Thema heute im Soundcheck: Zeitgeist und Romanze, neue Elektroniker aus Deutschland. Was macht da so jemand wie Dillon in so einer Sendung? Nun, Dillon kommt aus der elektronischen Musik und hat auf ihrem Debüt zu einer sehr reduzierten Version zurückgefunden, die eher im Singer-Songwriter-Genre zu Hause ist, sich aber dennoch der elektronischen Musik bedient. Jemand, der viele Aspekte der aktuellen Musik in seinem Sound unterzubringen weiß, ist der Berliner Paul Kalkbrenner erfüllt nicht nur große Hallen mittlerweile, sondern schafft es auch, andere musikalische Lager mit seinem Sound zu begeistern, was an sich schon eine Kunst ist. Hören wir von seinem letzten Album Icke wieder den Song Kruppzeug. Feindrehstar sind ein Musikerkollektiv aus Jena, die Hip-Hop, Jazz, Funk, Balkan Beats als reale Live-Performance aufführen. Das heißt, die sieben Musiker machen alles live und wenn man ihr aktuelles Album Vulgarian Nights hört, dann wird schnell klar, welche Klasse da am Werk ist. Der Laptop spielt ja definitiv eine Rolle, aber er steht musikalisch nicht im Vordergrund. Hören wir Feindrehstar mit dem Titelstück ihres Albums Vulgarian Nights. Unglaublich, wie präsent Berlin mittlerweile auf der bundesdeutschen elektronischen Landkarte ist. Das war in den 90ern noch anders, da spielten andere deutsche Städte viel weiter vorne mit. Das hat sich in den 2000ern allerdings geändert, als aus Berlin wieder die Weltstadt wurde. Beispielsweise brachte sie das Duo Mode Selector hervor, zwei Typen, die es geschafft haben, zwischen verschiedenen Spielarten der elektronischen Musik locker hin und her zu switchen, ohne dabei aufgesetzt zu wirken. Techno, Dubstep, sphärische Klänge, alles in einem Set. Besonders interessant wurde es, als sich Sascha Ring alias Apparat dazu gesellte und aus Mode Selector das Projekt Moderat wurde. Das erste richtige Lebenszeichen von Moderat fand sich auf einer CD-Beilage des Magazins Debug. Und was für ein Lebenszeichen. Moderat zusammen mit Reggae-Sänger Paul Saint-Hilaire und dem Track Let Your Love Glow. Got to come together. Yes, you are me lover. Live up forever. Preach you like a pastor. I palpate me there. You're the ragamuffin. Say me got you for me radar. When I call your name, bring your love my way. Let me say, but I want they say, when I call you angel, just let your love grow and grow and grow. Just let your love grow and grow and grow. Ich habe gerade schon Apparat erwähnt. Apparat ist das Pseudonym des Berliner Soundtüftlers Sascha Ring, der für die atmosphärischen Klänge bei Moderat sorgt. Und solo ist er auch äußerst interessant. Bei seiner Compilation innerhalb der DJ Kicks-Reihe bringt er auch eigene Stücke unter. Und die klingen stellenweise wie eine Melange aus Techno und den britischen Cocteau Twins. Hier verbinden sich spielerisch zwei Welten und die Gitarre bekommt einen wichtigen und festen Platz im Sounddesign. Hören wir Apparat von seiner DJ Kicks Compilation mit Sayulita. Das Hamburger Duo Digitalism hat in diesem Jahr das Album I Love You Dude veröffentlicht. Für mich eine der besten Alben in diesem Jahr. Digitalism sind poppiger, eingängiger geworden und haben ihren ganz speziellen Sound gefunden, der trotz englischer Texte ziemlich deutsch klingt und eine klasse Balance zwischen Rock und Elektronik bietet. Besonders ihre Single Two Hearts bringt diese Melange bestens auf den Punkt. Thank you. bit of fun. Der DJ und Produzent Henrik Schwarz stammt eigentlich aus Ravensburg, zog aber Anfang der 2000er nach Berlin um. Zu Hause im Acid Jazz, Soul und Funk fing er irgendwann auch mal an, Techno-Tracks zu produzieren. Es gibt eine unglaubliche Zusammenarbeit mit dem deutschen Deep House-Projekt M und Derek L. Carter aus Chicago, zusammengefasst unter dem Track Where We At. Eine unglaubliche Melange aus House, Soul und Techno, auch wenn dieser Track schon 2006 erschien, er ist irgendwie pure Poesie und zeitlos. The road less traveled is now the path of choice, ist eine Textzeile in dem Song. Übersetzt heißt das so viel wie: Unser Weg ist die wenig befahrene Straße. Und das hört man dem Track seine ganzen 9 Minuten auch an. Ein kleines Meisterwerk. gibt in Deutschland zwei Leute, die das Genre Tech House oder wie man es auch immer nennen soll, sehr prägend definieren. Zum einen The Time Writer, zum anderen Terry Lee Brown Jr. Die beiden kommen nicht nur aus der Ecke um Darmstadt, sie klingen auch ziemlich ähnlich, sodass man annehmen könnte, es handelt sich eigentlich um die einzige, um die gleiche Person. Tatsächlich sind es aber zwei Leute. Zu The Time Writer kommen wir später. Und Norman Feller alias Terry Lee Brown Jr. hat im letzten Jahr mit Labyrinth ein bemerkenswertes Album veröffentlicht. Das Ganze ist als Mix angelegt und wenn man die CD durchlaufen lässt, so wird man unweigerlich in ein Stillabyrinth versetzt, in die Feller mittlerweile auch immer mehr Reggae-Elemente einstreut. Hören wir den Song Andromeda. Philipp Dražović alias Molecular Structures ist ein junger, gelernter Pianist und Jazzer, der von Serbien nach London gezogen ist, um Philosophie zu studieren, wahrscheinlich aber die meiste Zeit vor seinem Computer sitzt, um neue Klänge zu kreieren. Geboren wurde er in Düsseldorf, wo seine musikalische Reise begann. Sein Debüt Memories Long Lost hat er unter dem Namen Molecular Structures beim renommierten Kölner Basswerk-Label herausgebracht und das ist ein Album, das die Grenzen zwischen Drum and Bass und gut komponierter elektronischer Musik spielend verwischt. Mittlerweile wird dieser Stil Microfunk genannt und wie poetisch das klingen kann, das sagt der folgende Track, Molecular Structures mit Memories Long Lost. Welche Musik in einer Lübecker Wohnung wahrscheinlich in der Turmstraße entstehen kann, führen zwei Produzenten aus Lübeck unter dem Pseudonym Kollektiv Turmstraße vor. Deep, manchmal verkopft, minimal, aber immer stilsicher und voller Romantik. Hören wir vom Album Rebellion der Träumer den Track Schwindlig. Möchte ich die Stunde 1 dieses Soundchecks mit einem Warnmeister der organischen elektronischen Musik. Thomas Fehlmann ist wahrlich schon ein alter Hase im Geschäft und hat eine lange musikalische Vergangenheit, die von Palais Schaumburg in den 80ern bis hin zu The Orb in den 90ern reicht. Fehlmann schafft mit seinen elektronischen Tracks immer wieder eine Balance aus Techno und Zufall, aus generierter Musik und natürlich gewachsenen Strukturen, die auch nach mehrmaligem Hören immer wieder für Überraschungen sorgen. Hören wir ihn bis zu den Nachrichten mit von oben vom Soundtrack der 24-Stunden-Berlin-Doku. Gleich gibt's eine weitere Stunde Soundcheck.